mein ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. So wie die Blume welkt, wenn sie nicht gießt, der Sonnenschein. Dein ist mein schönstes Lied, weil es allein aus der Liebe blüht. Sag mir noch einmal, mein einzig Lieb, oh, sag noch einmal mir, ich hab dich lieb. Wohin ich immer gehe, ich fühle deine Nähe, ich möchte deinen Atem trinken und betend dir zu Füßen sinken, dir, dir ein. Wie wunderbar ist dein leuchtendes Haar, Traumschön und Sehnsuchtswang ist dein strahlender Blick. Hör ich der Stimme Klang, ist es so wie Musik. Dein ist mein ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. So wie die Blume welkt, wenn sie nicht gießt, der Sonnenschein. Dein ist mein schönstes Lied, weil es sag mir.